Du hast vollkommen recht und das ist zu 100% so. Es ist natürlich schwierig für jemanden, der sich jetzt ungeliebt fühlt. Das war für mich auch immer der Punkt, zu sagen, ich liebe mich jetzt selber. Also das funktioniert nicht so leicht, wie es immer gesagt ist. Und ich meine, ich habe vor 10 Jahren angefangen, mich mit Spiritualität zu beschäftigen. Und zu dem Zeitpunkt war ich 16 und oder fast 17. Und da habe ich schon mir 17 Jahre gesagt, dass ich vielleicht nicht wert bin, geliebt zu werden, oder mir gesagt, dass ich nicht schön genug bin oder was auch immer, weil ich fand mich nicht immer super toll. Ich war immer die große, extrem dünne mit den langen Beinen und alle anderen hatten Busen und ich hatte keinen und irgendwie meine Brüste kamen eben erst mit 13, obwohl die anderen irgendwie alle schon BHs getragen haben, fing bei mir die Knubbel an, also so doof gesagt. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, ich habe mit fast 16 meine Tage bekommen. Und ich dachte mir immer so, oh Gott, was ist eigentlich mit mir verkehrt? So. Und ich glaube, das hat jeder. Und also, dass sich dann einzureden, dass man schön ist oder dass man schlank ist, obwohl man irgendwie gerade eine 42 trägt, ist natürlich nicht leicht. Und das ist ein Prozess und das dauert. Und da muss man eben, wenn man sich 16 oder 20 Jahre gesagt hat, ich bin eine fette, hässliche Kuh, was sich mit Sicherheit manche Leute sagen. Ich glaube, wenn wir wirklich das, was wir uns selber immer sagen, zu anderen Menschen sagen würden, dann würde niemand mehr mit uns reden. Also das ist so, so krass, wie wir uns selber verurteilen. Jeder, auch ich. Also auch wenn die Leute manchmal mir sagen, ja, wieso? Du bist doch völlig selbstbewusst und du bist doch völlig, siehst doch super aus. Ich habe genau die gleichen verurteilenden, abwertenden, herablassenden Gedanken mir selbst gegenüber. Man denkt immer von außen, ja, die hat ja keine Probleme, aber das ist völliger Quatsch. Ich glaube, jeder hat seinen eigenen Baggage zu tragen und jedes Paket ist auf seine eigene Art und Weise gleich schwer, auch wenn es von außen viel, viel leichter aussieht. Und es kann in so einem kleinen Rucksack so eine Bleikugel drin sein und in so einem Riesenkugel Rucksack kann irgendwie, können nur Federn drin sein. Und von außen denkt man, die Person hat den Rucksack und die andere nur den. Warum leidet die mehr? Aber der eine ist einfach viel schwerer so und das ist das, diese 10 Jahre oder diese 20 Jahre, in denen man sich verurteilt hat. Da kann man nicht erwarten, dass man einmal sagt, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin und meditiere mal 20 Minuten und morgen bin ich schlank und schön und liebe mich und alles ist tutti. Also ich muss mir jeden Tag wieder sagen, dass ich mich so annehme und dass ich mein Leben so annehme und dass ich meine Eltern so annehme und dass ich meine Vergangenheit so annehme, wo ich irgendwie mir selber nicht treu war, wo ich anderen Leuten gegenüber nicht ehrlich war, nicht liebevoll war. Das ist ein Prozess und das ist einfach dieses, wenn man sich wirklich mal, ich sage mal, 40 Tage ist ein guter Prozess, um Sachen zu verändern. 40 Tage jeden Morgen hingesetzt hat und sich gesagt hat, ich liebe und akzeptiere mich und jeden Morgen das Essen gesegnet hat und irgendwie liebevoll gegessen hat und sich nach 40 Tagen immer noch nicht so ein bisschen was verändert hat, dann sage ich, okay, ich zweifle meine Theorie an, aber ein bisschen wird sich verändert haben und man muss einfach weitermachen. Das ist das, worüber wir letztes Mal geredet haben, dieser Liebesmuskel, dieser Verurteilungs- und herablassende Muskel uns selbst und anderen Menschen gegenüber, der ist so krass trainiert, weil das durch die Gesellschaft, und ich will das nicht auf die Gesellschaft abwerfen, jetzt sage ich jetzt mal diese Verantwortung, weil ich habe es auch geschafft, irgendwie mich aus dieser Gesellschaft, die immer als böse und als irgendwie manipulativ deklariert wird, zu lösen. Und ich glaube, wir haben alle die Kraft und die Fähigkeit, uns daraus zu lösen. Deswegen mache ich mich auch nie zum Opfer davon, aber es ist trotzdem ein Einfluss. Und in dem Moment, wie wir wirklich sagen, okay, ich liebe mich jetzt und ich nehme mich an und obwohl ich mich so lange verurteilt habe und obwohl ich so oft in der Werbung oder in der Gesellschaft gehört habe, ich bin glücklich, wenn ich schön bin, ich bin glücklich, wenn ich reich bin, ich bin glücklich, wenn ich gut aussehe, einen guten Mann habe, das erstmal aus dem System rauszufiltern und das Gehirn umzuprogrammieren und mir wirklich jeden Tag, wenn dieses Gefühl kommt, zu sagen, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Das war für mich so das powervollste, beste Mantra, was ich mir immer sagen konnte. Und das muss man trainieren. So, diesen Muskel muss man trainieren. Und alle, die sagen, ich habe Bock auf einen schönen Körper, die müssen auch ihren Die Hintern Arbeit bewegen. tun. Nicht ins Fitnessstudio gehen und irgendwie wenig essen, sondern die müssen anfangen, sich selber zu lieben und die Herkunft zu lieben. Und das Leben zu lieben und auch den dicken Po zu lieben. Doof gesagt. Ja, das ist genau wie du in unserem ersten Gespräch schon gesagt hast, du musst erst säen, bevor du ernten kannst. Also es kommt nicht von heute auf morgen und wir wollen ja, eigentlich wollen wir ja immer diese Fortlösung. Also von heute auf morgen soll alles anders sein. Am liebsten wäre ich morgen schon dünn oder morgen glücklich oder morgen soll irgendwas anders sein. Und ja, so läuft es einfach nicht. Weil ich finde, es ist leicht, sich zu sagen, ich liebe und akzeptiere mich, wenn du dich gerade so gut fühlst. Aber die Momente, die dich herausfordern, das sind die Momente, wo du wirklich üben kannst, ob du dich so liebst und so akzeptierst, wie du bist. Ich glaube, dass jeder, der eine riesen Herausforderung hat und der den größten Schmerz hat, dass da auch der größte Raum für Licht ist. Und ich weiß, dass die Leute mit dem größten Schmerz auch das größte Gefäß für Liebe und für Licht haben. Und das war auch für mich das, was mich wirklich begeistert hat bei einer Zeremonie, die ich gemacht habe, wo mir der Schamane gesagt hat, vorher bist du bereit, extraordinary effort zu geben, also außerordentliche Anstrengung. Und ich dachte so, ja, klar, was meint er damit? Und nach dieser Zeremonie und die letzten Wochen weiß ich, was er damit meinte. Und er hat zu mir gesagt, da wo viel Schmerz ist, ist auch immer viel Licht. Aber das Problem ist, dass auch ich sehr lange den Schmerz mit mir rumgetragen habe und nicht losgelassen habe. Und deshalb kann das Licht nicht rein. Und die Leute, die jetzt vielleicht hier zuhören oder so, wenn ihr einen Riesenschmerz habt, dann ist der dafür da, dass ihr den annehmt und dass ihr den segnet. Und mit segnen meine ich jetzt nicht nur total religiös, sondern segnen ist für mich wertschätzen und annehmen und worship, das ist im Englischen, in diesen englischen Gospel-Liedern so oft, aber wirklich Hingabe und Demut dem Schmerz gegenüber, der da ist, weil der immer ein Teil von einem ist und nur ein Fundament ist, auf dem man aufbauen darf. Und wenn es ein Riesenschmerz ist, ist es aber auch ein Riesenfundament. In dem Moment, wie der angenommen wird, wird das ein Potenzial für Liebe. Mhm. Und die Leute, die einen Riesenschmerz haben, haben eben ein Riesenpotenzial für Liebe. Das wird nur oft vergessen. Und ja, das macht's auch irgendwie, deswegen für alle, die sich denken, aber bei mir ist es besonders schlimm. Leute, ihr habt auch ein Riesenpotenzial. Das ist definitiv so. Und Leute, die nur einen ganz kleinen Schmerz haben, die haben auch nicht den Antrieb nach Wachstum. Die gucken sich auch das Video wahrscheinlich nicht an. Weil wenn immer alles gut ist und man immer in der Komfortzone ist, dann fängt man nicht an, sich zu hinterfragen. Und in den Zeiten, wo alles kacke war, und ich glaube, wenn ich mit 16 den Durchbruch gehabt hätte, ein Topmodel geworden wäre, alles super gelaufen wäre, dann wäre ich vielleicht später an andere Punkte gekommen. Aber ich bin dankbar, dass es nicht funktioniert hat, weil dadurch habe ich mich die ganze Zeit selber hinterfragt. Ich habe mein Leben hinterfragt, meine Schritte hinterfragt. Und dieses Hinterfragen hat ganz viel Licht und ganz viel Erkenntnis gebracht. Mhm. Und ich glaube, dass Schmerz oder auch Krankheiten oder Schicksalsschläge oder Nahtoderfahrungen oder was auch immer es in diesem ganzen schönen Universum gibt, was uns aufweckt, eben immer dafür da ist, dass wir wieder Erkenntnis reinlassen und Licht reinlassen. Und deswegen, das ist alles nur so ein Wake-up-Call vom Leben, der uns wieder daran erinnert, dass wir eben Licht reinlassen. Ja. Für mich. Ja, bei mir war es auch so, also eine Sache, die wirklich lebensverändernd war, ist, als ich aufgehört habe, mir selbst leid zu tun. Also wirklich mich selbst zu bemitleiden für das, was mir alles so in meinem Leben passiert ist. Und so zu leben, als würde das Leben für mich passieren. Nicht, dass es mir passiert, sondern es passiert für mich. Und so ist alles, was irgendwie passiert, gar nicht mehr so schlimm. Ja, und es passiert auch nicht nur für dich, es passiert meiner Meinung nach auch durch dich. Ja. Und das ist so, ich glaube nicht, dass irgendwo ein Gott sitzt, wie es halt oft religiös ist, der sagt, das ist jetzt dein Schicksal und du musst es annehmen. Das ist so die eine Art und Weise, die es manchen Menschen leichter macht, durchs Leben zu gehen. Sondern ich glaube ja, dass ich selber das ganze Universum bin und auch, dass jeder Mensch ein Teil von mir ist. Und das ist immer so, ich habe immer das Beispiel von einem Baum, dass irgendwie Gott der Baum ist. Und dann ist jedes Blatt ist ein Mensch und deswegen sind wir manchmal mit unserem Bewusstsein in einem Blatt. Aber deswegen ist jedes andere Blatt auch ein Teil von mir und der ganze Baum bin auch ich. Und nur weil das Blatt vielleicht mal irgendwann abfällt und dann vorbei ist und wieder in die Erde geht und wieder vom Baum aufgenommen wird und dieser ganze Zyklus. Also meiner Meinung nach ist es immer alles ein großer Baum. Und deswegen, wenn mir was passiert, dann denke ich mir, okay, ich habe mir jetzt vielleicht ausgesucht, der oberste Blatt, das oberste Blatt am Baum zu sein. Die Metapher kommt mir gerade zum ersten Mal. Und da kackt vielleicht gerade ein Vogel drauf. Und deshalb verwelke ich vielleicht als erstes. Aber trotzdem ist das alles nur ein Prozess von diesem Ganzen. Und der Vogel bin ja auch wieder ich. Und jetzt werde ich vielleicht gerade ein bisschen abstrakt. Aber es geht noch nicht mal darum zu sagen, ich habe Schuld an einer Sache, sondern ich übernehme einfach nur die Verantwortung für das große Bild. Weil meiner Meinung nach gibt es auch keine schlechten Sachen. In dem Moment, wie ich Sachen annehme und die Verantwortung dafür übernehme und abwarte, ist in jeder schlechten Sache, sage ich jetzt mal, oder in jedem Schmerz, ist auch wieder ein Geschenk versteckt. Und das ist das, was du gerade gesagt hast, dass das Leben noch nicht mal für dich passiert, sondern durch dich, weil du irgendwie die Wahl triffst, an einen Ort zu kommen, und durch deine Entscheidung und durch deine Gedanken kreierst du dir wieder was Neues. Und deswegen passiert das Leben einfach immer für dich und durch dich gleichzeitig. Also das ist so. Und nicht irgendwie das Leben passiert und du bist der Spielball und du musst irgendwie darauf reagieren und du musst nur vielleicht positiv und negativ darauf reagieren. Ich glaube, das ist nur eine ganz, ganz kleine Ebene. So, da steckt ganz, ganz viel mehr dahinter, meiner Meinung nach. So. Mhm. Ja. Ja, und es stimmt auch. Also ich glaube auch, je größer der Schmerz ist, desto größer ist auch der Katalysator für Veränderung. Und wenn jetzt jemand, ich kenne viele Leute, die sind nicht glücklich, aber auch nicht unglücklich genug, um was zu verändern. Weißt du, also du bist unglücklich, aber dieser Schritt nach draußen aus dieser Komfortzone in Richtung Glück ist zu groß, um ihn zu machen. Und ich glaube wirklich, also ich habe es in meinem eigenen Leben so oft gesehen, dass je größer der Schmerz war, desto mehr, also wenn du dich quasi in deinem jetzigen Leben nicht wohlfühlst oder wenn irgendwas nicht gestimmt hat, dann siehst du ja durch diesen Schmerz, wie du es eigentlich haben möchtest, und siehst dann quasi, wo du hin möchtest. Und erst wenn du siehst, wo du hin möchtest, kannst du auch erst in die Richtung gehen. Ja. Definitiv. Also 1:1. Und das ist ja eigentlich schön, weil ich meine, das Leben, wenn wir ja immer in der Sicherheit sind und in der Komfortzone, ist okay. Aber ich muss echt sagen, mein Leben hat erst richtig angefangen, Spaß zu machen, wenn es mal richtig kacke lief. Und ich habe mir auch oft gedacht so, ja, warum ist es eigentlich nicht einfach immer schön? Warum hat sich Gott oder was auch immer das ist, nicht einfach mal ein Paradies kreiert, wo einfach immer alles schön ist? Und mittlerweile glaube ich, dass es dieses Paradies gibt und dass wir da auch alle herkommen, aber dass es uns vielleicht aus welchem Grund auch immer irgendwann einfach zu langweilig wird. Und dann kriegen wir die Möglichkeit, hier so ein Ticket für Mutter Erde zu ziehen, wie das auch Robert Beetz mal in einem Vortrag so schön gesagt hat. Mhm. Und dann können wir einfach diese krassen Kontraste, diese Angst, diese Wut, diesen Schmerz, diese Trauer, aber auch völlige Ekstase und Liebe und Mitgefühl und Hingabe und alles erleben. Und wir sagen, wow, klar, nehme ich dieses Ticket gerne in Kauf. Und deswegen glaube ich auch, wir haben die Verantwortung, weil wir einfach die Wahl getroffen haben, das zu kreieren. Und für mich gibt es auch einfach mittlerweile keinen Himmel mehr, wo man hingeht, oder keine Hölle, wo man hingeht, wenn man sich schlecht irgendwie verhält, sondern ich glaube, das kreieren wir uns alle jeden Tag hier. Ja, ja. Wie siehst du das? Was meinst du? Nee, ich bin genau derselben Meinung. Also wenn du dich selbst als Opfer siehst, dann gibst du eben deine Kraft her. Und sobald du siehst, hey, du entscheidest über dein Leben und du erschaffst dein Leben selbst, und was auch immer passiert, auf irgendeine Art und Weise hast du es selbst angezogen, es verändert dein Leben. Ja, du kannst wirklich aufhören, dich selbst zu bemitleiden, und kannst halt das Ruder sozusagen in die Hand nehmen. Und das ist absolut nicht einfach, ne? Das ist so. Mm-mm. Ich habe auch ständig solche Situationen, auch wenn ich jetzt hier vielleicht so ein bisschen wirke, dass ich so das voll kapiert habe, und irgendwie, ich will auch nicht überheblich klingen oder so, wenn ich dann sage, ja, ich glaube, dass es so funktioniert. Und ich will auch nicht für die Allgemeinheit sprechen. Ich will wirklich einfach nur für mich sprechen. Und es gibt für jeden Menschen eigene Gesetze, nämlich die Gesetze, die er erlaubt und die er sich zugesteht. Und deswegen habe ich auch mein Buch wirklich nicht als Ratgeber gemacht, sondern einfach nur als Dokumentation über mein Leben und über meine Erfahrungen, die mich in meinem Leben weitergebracht haben. Und ich glaube, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss. Und wenn jemand sagt, nee, ich glaube aber an Astrologie, oder ich glaube daran, dass mein Karma vom letzten Leben schuld daran ist, und der fühlt sich dabei aber gut, dann soll die Person auch das weitermachen und daran glauben. Ich sage immer nur, haltet nicht an irgendwelchen Glaubenssätzen fest, die sich nicht gut anfühlen und die sich nicht leicht anfühlen. Und wenn es sich leicht anfällt zu glauben, dass es einen Gott gibt, der über das Leben entscheidet, und wenn sich das leichter anfühlt, als zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben und bin selber ein Teil Gottes, dann go for it. Also es ist so, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt meiner Meinung nach nur Glaubenssätze, die das Herz aufmachen oder die das Herz zumachen. Und das kann jeder für sich halt selber entscheiden. So. Ja, ja, und auch so, weißt du, wie wir das letzte Mal im ersten Gespräch gesprochen haben, dieser Punkt der Erleuchtung, der kommt ja nie. Es gibt wahrscheinlich jeden Tag eine Sache, wo ich sage, meine Güte, ich bin die ärmste Person der Welt, und wie konnte mir das denn jetzt wieder passieren? Und ich glaube, die Sache ist einfach die, wenn du bewusster wirst, wenn du dich selbst besser kennst und mehr Aufmerksamkeit nicht nur für dich, sondern für alles um dich rum hast, dann, weißt du, diese Situationen fallen dir einfach schneller auf, dass du denkst, dass du auf einmal merkst, so, wow, okay, jetzt habe ich mich die letzte halbe Stunde, habe ich mich aber nur selbst mitleidet. Und jetzt, dann kannst du wieder, weißt du, dann kannst du wieder in deine Kraft gehen. Und ich glaube, dass die Situationen, die hören nie auf, also du bist nie erleuchtet, es gibt nie einen Punkt, wo du sagst, nee, also ich weiß genau, es passiert nur alles für mich und ich bin so froh über jedes Unglück, das mir in meinem Leben passiert. Ja, ein bisschen langweilig, oder? Ja. Also ich sage immer so, ich habe das zwar voll oft mir herbeigewünscht, aber letztendlich wäre es ja auch langweilig. Also wenn dann irgendwie man schon mit 26 um Gottes Willen erleuchtet wäre, überleg mal, dann haben wir noch vielleicht 70, 80 Jahre zu leben, wenn wir 106 werden, wer weiß. Wäre ja voll boring irgendwie. Ich meine, gut, dann könnte man als Lehrer da sitzen, aber das sagen ja auch viele vedische Gurus oder was auch immer, dass in dem Moment, wo wirklich die hundertprozentige Erleuchtung eintritt, ich glaube, dann macht's Puff und dann sind wir auch weg. Deswegen, ich denke, dass niemand auf dieser Erde an diesem Punkt ist und dass wir alle am Lernen sind. Und das ist auch gar nicht die Aufgabe in diesem Leben, glaube ich, die völlige Erleuchtung und die völlige erfüllte Spiritualität und Annahme von allem immer in jedem Moment. Mhm. Bisschen langweilig auch. Ich glaube auch nicht. Und ich glaube auch wirklich, also wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwann keine Aufgaben mehr haben, weil irgendwas ist immer. Also das habe ich wirklich gemerkt im Leben. Also irgendwas ist immer und es kommt einfach nur darauf an, wie du halt damit umgehst. Ja, könnte man sich eigentlich so einen Button an den Kühlschrank machen? Irgendwas ist immer. Ja. Dann grinst man. Macht ja keine Gedanken. Ja. Stimmt, ja. Ja, ich danke dir. Also ich bin echt froh, dass ich dich gefunden habe und dass wir jetzt schon unser zweites schönes Video gemacht haben. Und mit dir, es gefällt mir sehr gut. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja. Und wünsche dir einen wunderschönen Samstag. Es ist ja noch früh. Ja. Und genieß das. Und danke. Wir hören. Gute Reise. Ja, gute Reise wünsche ich dir. Gell? Dankeschön. Ciao, Tani. Und ganz viel Liebe. Ciao, ciao. Ciao.